Aber der Kopf denkt, das Herz lenkt. Benno ertappte sich dabei, dass er täglich den Theaterzettel des Opernhauses studierte, um den Namen Rita von Veldern zu entdecken. Aber er fand ihn nicht. Und das bedeutete keinen Mangel an Scharfsinn, denn selbst ein Stuart Webbs und Nick Carter würden den Namen dort nicht entdeckt haben, aus dem einfachen Grunde, weil er nicht dort stand. Sollte die Visitenkarte an der Tür des vierten Stockwerkes gelogen haben? Benno überlegte. Er wollte der Visitenkarte nicht Unrecht tun. Sie hatte so vertrauenerweckend schmutzig ausgesehen. Er sagte sich, wahrscheinlich tritt sie nicht unter ihrem Familiennamen von Feldern auf, sondern sie hat sich einen Bühnennamen zugelegt. Er fand dies sogar ganz in der Ordnung und gestand sich, wenn ich ein großer Schauspieler wäre, ein so großer Schauspieler, wie ich ein kleiner Schlemiel bin, ich tät auch nicht unter meinem Namen Benno Stehkragen oder Benno von Stehkragen auftreten. In solchen Gedanken ging Benno eines Abends den Öderweg hinunter. Die Straßenlaternen brannten trübe und trübe flackerte das Lämpchen in Bennos Herzchen. Ihm fehlte das Öl der Leidenschaft. »Wenn ich jetzt der Don Juan wäre«, philosophierte er, »der große Liebespraktikus aus Spanien, dann tät ich mir eine Mandolin kaufen und tät in der nächsten Vollmondnacht nach dem Öderweg 69 schleichen«, und tät mich in den Hof stellen, wie ein Orgelmann, und mein Diener Leporello müsst Acht geben, dass kein Schutzmann kommt, und ich tät auf meiner Mandolin herumpauken, und tät mit meinem Mozartschen Bariton meinen Liebeskummer in die Nacht rausheulen, und dabei mit großen Schritten auf und ab gehen, und ein bisschen mit dem Säbel scheppern. Und wär unwiderstehlich, und es tät sich im vierten Stock ein Fenster öffnen und ein weiblicher Mädchenkopf herausgucken und sie tät mir etwas herunterwerfen. Nicht zwei Pfennig in Papier gewickelt, sondern ihr Herz, ihr gerührtes, rotes Herz, und ich tät's mit meinem spanischen Käppchen auffangen und ich... Benno blieb plötzlich mitten auf der Straße und mitten in seiner Träumerei stehen. Ihm entgegen kam ein Fräulein, das einige Notenhefte unter dem Arm trug. Benno wusste sofort, das ist sie. Er blinzelte nach dem obersten Notenheft. Es war der Lenz von Hildach. Rita von Veldern trug einen karierten Rock, eine verwaschene hellblaue Bluse mit einem breiten, maschinengearbeiteten Spitzenkragen. Ihre Kleidung schien etwas vernachlässigt und geizte offenbar danach, für kostspieliger zu gelten, als es der Wahrheit entsprach. »Ich weiß nicht, welche Altersberechnung im Feenreich üblich ist. Nach irdischer Berechnung stand Rita in der Mitte der 30er Jahre. Ein unscheinbares, verblühtes Persönchen, das auf recht ausgiebig geratenen Füßen durchs Dasein trippelte. Das spärliche dunkle Haar war unter einem großen, abenteuerlichen Hut verborgen, der aussah wie von Herrschaften abgelegt. Das Gesicht war nicht hübsch, nicht hässlich, ein gutbürgerliches Durchschnittsgesicht, das ehemals, als noch die Jugend es belebte, wohl küssenswert gewesen sein mochte. Den entschwundenen Glanz ersetzte die Kosmetik nur höchst unvollkommen. Benno musste zugeben, dass man sich eine Märchenprinzessin gewöhnlich etwas anders vorstellt. Machte nichts. Hatte er, der bucklige Benno Stehkragen, ein Recht, über die körperlichen Vorzüge und Fehler seiner Mitmenschen zu Gericht zu sitzen? Und wäre Rita hässlich wie die Nacht gewesen, ihre Stimme war zart und lieblich und besaß die Gabe, Licht in die Seele eines unansehnlichen, harmlosen Hagestolzes zu gießen und Frühling in ein schmuckloses Junggesellenzimmerchen zu zaubern. Unwillkürlich hatte Benno sie gegrüßt. Rita von Veldern schaute ihm erstaunt in die Augen und er fühlte, dass sie sich umkehrte und ihm nachsah. Dass sie ihm in die Augen sah, konnte Benno, der blutrot geworden war, nicht erschrecken. Aber dass sie ihm nachblickte, war peinlich. Denn nun musste sie den Buckel sehen. Und wenn ihr vielleicht seine Augen gefallen hatten, der Buckel musste jede Sympathie ersticken. Eigentlich hatte Benno einmal in seiner selbstironischen Art gesagt, eigentlich hat der liebe Gott aus mir ein Kamel machen wollen. Aber wie er den Buckel geschaffen gehabt hat, da war er ihm doch für ein Kamel nicht schön genug. Und da hat er halt den Benno Stehkragen draus gemacht. Übrigens übertrieb Benno die Wirkung des Buckels bedeutend. Es ging ihm wie jenem Prüfungskandidaten, dem ein Knopf an der ungeeignetsten Stelle offen stand, der nun meinte, jeder Professor fixiere gerade diese Stelle und der darüber durchs Examen fiel, obwohl sein kleines Toilettmissgeschick von niemandem bemerkt worden war. So brachte sich Benno um jede Freundschaft mit Frauen und um das höchste Erdenglück, um Liebe. Durch seinen eigensinnigen Argwohn, sein Buckel müsse jeden Menschen abstoßen. Seit Benno Stehkragen Rita mit Augen gesehen hatte, ward ihm ihr Gesang noch wertvoller. Freilich, die Illusion des goldblonden Engels war unrettbar dahin. Aber der Verlust dieser Illusion hinterließ keine brennende Wunde. Es trat einfach an die Stelle seines schönen Traumes ein anderer schöner Traum, der in weniger überirdischen Gefilden spielte, dafür aber an Leben und Wahrscheinlichkeit gewann. Benno kannte nun die Sängerin von Angesicht und damit erhielten ihre Lieder für ihn etwas Persönliches, Intimeres. Er konnte sie sich jetzt recht gut während des Singens vorstellen und ihm war, als sänge sie für ihn allein. Er sah Rita öfters auf der Straße und jedes Mal grüßte er sie. Sie wunderte sich nicht mehr über diesen Gruß, sie dachte sich, wahrscheinlich ist es irgendein Bekannter vom Schornsteinfegerball, und sie erwiderte lächelnd seine Begrüßung. Weiter als bis zu diesem Grußverhältnis entwickelte sich die gegenseitige Bekanntschaft vorerst nicht, und Benno war damit vollauf zufrieden. Ja, mehr als das, er war glücklich. Bis die Stimme der Sängerin mehrere Abende hintereinander stumm blieb. Die Fenster von Bennos Zimmer standen weit offen, ausgebreiteten Armen vergleichbar, die des liebsten Herrn, oder, um ein echteres Bennosches Bild zu wählen, einer Mausefalle vergleichbar, in der als Speckbrocken Bennos Herz hing. Kein Gesang wogte herein, nur die feuchte Herbstluft zog ein, machte es sich auf Bennos Sofa, in Bennos Bett bequem, kletterte die Wände auf und ab, bis er sich zuletzt in Bennos aufgestülpte Nase verkroch und in Gestalt eines Stockschnupfens dort bis in den Januar wohnen blieb. Keines der gebräuchlichen Schnupfenmittel erkannte sie als Kündigungsgrund an. War Rita krank? Er sah sie jetzt auch nicht mehr auf der Straße. Seine Unruhe wuchs von Abend zu Abend. All die Besorgnisse, die sonst in liebevollen Mutterängsten ihr Unwesen treiben, erwachten in ihm. Am Ende war sie von der Elektrischen überfahren worden. oder auf der Straße ohnmächtig geworden und lag jetzt irgendwo in einem Krankenhaus und konnte in ihrem Fieberzustand keine Auskunft über ihre Personalien geben, oder jede Frankfurter Mama kennt einen ganz dicken Konversationslexikonsband voll solcher Oders, eines immer katastrophaler als das andere. Benno dachte daran, auf die Polizei zu gehen. Schließlich zog er es vor, wieder das Orakel des Delikatessengeschäftes zu befragen. Und diesmal war die Pythia selbst anwesend und nicht der stellvertretende Hohepriester mit dem Pomadenscheitel und den billige Jakobsmanieren. Diese Pythia drückte sich weit eindeutiger aus als ihre berühmte delphische Kollegin. »Wo die Käsberger sind? Wo werden sie sein? Rausgeschmissen seien sie. Das wär mal das Rechte. Den lieben langen Tag die Leute die Ohren volljogeln und kein Miet berappen. Nix wie raus mit so einer Gesellschaft.« Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst. Das nannte die Frau die Ohren vollorgeln? Jetzt erfuhr Benno auch, dass Rita von Feldern nur ein Bühnenname sei und dass die Rita, no, ich will nix sagen, aber wann ich rede wollt, die Tochter Katharine des Schornsteinfegers Käsberger war. Das alles war sehr niederschmetternd. Und Benno kaufte in seiner Zerknirschung mehrere Pfund Stück Soda, 10 Büchsen Leipziger Allerlei und 3 Bündel Knoblauch. Mühsam raffte er sich zu der Frage auf, ob die gute Frau nicht wisse, wo die Käsbergers jetzt wohnten. Oh ja, das wusste die gute Frau sehr genau. Sie hatte ein großes Interesse an der Adresse, denn die Bagage war ja noch Geld für Waren schuldig. Und nicht nur ihr, sondern fast sämtlichen Geschäften in der Nachbarschaft. Auf dem Sachsenhäuser Berg sind sie gezogen. Vielleicht tun ihnen die Sachsenhäuser noch etwas pumpen, die Frankfurter tun's nimmer. Die volle Wahrheit über Rita von Feldern, geborene Katharine Käsberger, erfuhr Benno auch hier nicht. Nur so viel hörte er aus der lieblosen Schilderung heraus, dass die Rita ein armes Geschöpf war. Und das war sie in der Tat. Ursprünglich war Katharine keineswegs zur Künstlerin bestimmt gewesen. So schwarze Pläne hegte der Schornsteinfeger nicht mit seiner Tochter. Er hatte sie vielmehr als Lehrmädchen in ein großes Warenhaus gesteckt, wo sie alsbald in die Geheimnisse des Wareneinpackens und Verschnürens eingeweiht wurde. Nebenbei nahm sie Schreibstunden, denn ihre Schriftstücke hatten bisher stets ausgesehen, als habe ihr Vater beim Nachhausekommen vom Beruf sich die Hände daran abgewischt. Der Schreibunterricht hatte befriedigenden Erfolg und es lässt sich nicht leugnen, dass die heimlichen Zettelchen, die sie nach etwa einjähriger Lehrzeit einem Kommiss der Seidenabteilung zukommen ließ, eine bedeutend bessere Handschrift aufwiesen als der Briefwechsel, den sie ein halbes Jahr zuvor mit einem Buchhandlungsgehilfen postlagernd geführt hatte. Den Gesang übte sie damals nur als Dilettantin aus. Sie sang, wie der Vogel singt, der in den Zweigen wohnet, nur nicht so schön. Und sie dachte nicht daran, diese Gabe Gottes als Erwerbsquelle auszubeuten. Bis zu jenem verhängnisvollen Abend, an dem sie im Verein die lustigen Rauchfänger das ergreifende Lied vortrug von dem schlechten Kerl, der mich nie geliebt hat. Und als Zugabe das Basslied von der Krone im tiefen Rhein für Sopran bearbeitet. An jenem Abend befand sich unter den Zuhörern als Gast auch der ehemalige Chorist Lebrecht Breivogel, der sich seit Verlust seiner Stimme den Titel Gesangspädagoge zugelegt hat. Er schlängelte sich an Papa Käsberger heran und machte ihn darauf aufmerksam, dass seine Tochter, die, nebenbei bemerkt, eine herrliche Bühnenfigur besäße, ein Vermögen in der Kehle habe. Ein Vermögen, das keineswegs so schwer zu heben sei wie die Krone im tiefen Rhein. Und es ginge zwar gegen seine Prinzipien, und er habe auch alle Hände voll zu tun, aber er wolle ausnahmsweise, ganz ausnahmsweise, die Stimme des gnädigen Fräuleins völlig kostenlos prüfen. Papa Käsberger war berauscht von den Zukunftsbildern, die der Gesangspädagoge ihm malte. Mama Käsberger weinte auf Vorschuss Tränen der Freude und des Stolzes. Und Katharinchen sah sich bereits in den illustrierten Blättern abgebildet, in einem tief dekolletierten Seidenkleid und mit einem Faksimile ihrer verbesserten Handschrift. Lebrecht Breivogel prüfte die Stimme, und da er dringend Schülerinnen brauchte, entdeckte er ein außergewöhnliches Material. In spätestens 2 Jahren werde das Fräulein ein erstklassiges Engagement haben, dafür garantiere er. Wenn ein Lebrecht Breivogel für etwas garantiert, so kann es kein Besinnen mehr geben. Das Warenhaus wurde um eine Einwicklerin ärmer und der große Einwickler Breivogel um eine Schülerin reicher. Auf dem Auktionswege wurde ein Klavier erstanden, äußerlich so gut wie neu und innerlich ebenso miserabel, und Katharine Käsberger wanderte 2-mal wöchentlich zu ihrem Gesangsprofessor Lebrecht. Und denselben Weg wanderten ihre kleinen Ersparnisse und Papa Käsbergers sauer erworbene Notpfennige. Vielleicht wäre aus Katharines Stimme etwas zu machen gewesen, hätte ein solider Lehrer sie fleißig gebildet. Zur Solistin an einem kleinen Stadttheater hätte es das von Hause aus musikalische Mädchen wohl bringen können. Den Misshandlungen des breivogelschen Unterrichts aber war die kleine Stimme nicht gewachsen. Es spricht immerhin zugunsten Katharines, dass ihr Organ den natürlichen Wohlklang nicht vollends einbüßte und dass sie in verhältnismäßig kurzer Zeit leidlich Klavier spielen lernte. Ihre Stimme blieb unentwickelt, die Höhe wurde scharf, für die Hebung ihres Geschmacks geschah gar nichts, und die Stimme nahm in der Mittellage einen rührenden Ausdruck an, wie die Augen eines misshandelten Kindes. Und dieser Ausdruck war es, der Benno so sehr bezaubert hatte. Es war, als klage diese Stimme ihr Leid über die erlittenen Züchtigungen in die Welt hinaus und finde Trost in ihrem eigenen Klang. 2 Jahre nach Beginn der Gesangslektionen hatte Katharine zwar kein Engagement, wohl aber ein Kind von ihrem Lehrer. Mama Käsberger trug das freudige Ereignis mit dem Fatalismus, der so vielen unbemittelten Leuten zur Gewohnheit wird. Es war eben ein Unglück, da war nichts zu machen. Papa Käsberger hingegen hatte im ersten Kummer geschworen, er werde dem Breivogel alle Knochen einzeln entzweischlagen. Aber die Wogen seiner Erregung glätteten sich wieder, als Lebrecht versprach, Katharine, die jetzt bereits Rita hieß, zu seiner ehelich angetrauten Gattin zu machen. Er wisse, was seine Pflicht als Ehrenmann sei, was man eigentlich von ihm glaube, Ritas wundervolle Stimme, ihre Zukunft als gefeierte Sängerin seien ihm Mitgift genug. Zum 2. Mal fiel die Familie Käsberger auf die Versprechungen Breivogels hinein. Denn als der lockere Breivogel bemerkte, dass man Miene machte, ihn beim Wort zu nehmen, entfaltete er seine Flügel und verschwand spurlos aus Frankfurt. Er überließ seiner Schülerin in uneigennützigster Weise den alleinigen Genuss ihrer glänzenden Zukunft. Der kleine Lebrecht war ein hübsches Bübchen mit kohlschwarzen Augen. Mama Rita und Großmama Käsberger verliebten sich in ihn, verhätschelten ihn und merkten infolgedessen nicht, dass der kleine Lebrecht eine Eigenschaft besaß, die in besser situierten Kreisen kein Hindernis in der Karriere ist, für arme Teufel aber verhängnisvoll zu sein pflegt. Er war strohdumm. Mit der Pointe, Klein Lebrecht, schloss das Couplet von Ritas Jugend. Was nun kam, war schlichteste Prosa. Eine Prüfung der Stimme durch Sachverständige, die schmerzliche Eröffnung der Wahrheit, ein resigniertes Engagement als Choristin. Selbst auf diesen gewiss bescheidenen Erfolg war Papa Käsberger noch stolz. Seine Tochter war doch beim Theater ein Schimmer jener rätselhaften Welt von Glanz und Herrlichkeit, drang in seine karge Häuslichkeit. Er genoss den Kitzel all des Kulissenklatsches, den seine Tochter von den Proben mit heimbrachte und der beim Erzählen am Stammtisch und im Verein ihn mit dem Glorienschein des Wissenden und gewaltigen Kunstsachverständigen umgab. Und besaß nicht Rita auch ein sichtbares, lebensgroßes Zeichen ihres Künstlertums? Ich meine damit nicht den kleinen Lebrecht, sondern den riesenhaften Lorbeerkranz, der in der guten Stube über dem Sofa hing und dessen Schleife in goldenen Buchstaben die Inschrift trug, der vortrefflichen Künstlerin, die dankbaren Schornsteinfeger. Auf die Bildung des musikalischen Geschmacks wirkte die Tätigkeit als Choristin unverkennbar günstig ein. Der Chormeister des Opernhauses war ein gütiger Mann, dem zu einer glänzenderen Karriere nur eines gefehlt hatte, das Glück. Ein Mann voll Musikverständnis, voll echter Liebe zur Kunst, die ihm auch sein jetziger, wenig erfreulicher Beruf nicht hatte verkümmern können. Ihm fiel bald der natürliche Wohlklang der Stimme Ritas auf, er ließ es nicht an guten Ratschlägen fehlen, nahm wohl auch nach den Chorproben das eine oder andere Lied mit ihr durch, und ihm war es zu verdanken, dass Rita auch Schumannsche und Schubertsche Lieder kennen und singen lernte. Das Bewusstsein, der heiligen Cäcilie als treuer Jünger gedient zu haben, war dem wackeren Manne Lohnes genug für die geopferte Zeit und Mühe. Schwere Gedanken belasteten das Hirn Benno Stehkragens auf dem kurzen Heimweg von der Delikatessenpythia. Nicht Liebe war es, die ihn für Rita beseelte, nicht einmal Freundschaft. Aber er hatte nun einmal Interesse für dieses Mädchen gefasst und er pflegte seine Interessen mit Zähigkeit zu verfolgen.